Dieser Abend sollte für Niki und Andreas unvergesslich bleiben. Die beiden Jungen hatten allen Mut zusammengenommen, um gemeinsam hierher zu kommen. Aber nun, im fahlen Licht des Mondes, hätte Niki doch lieber einen Rückzieher gemacht. Die Szenerie war wie in einem Gruselfilm. Dunkle Wolken zogen unheilbringend vorbei, als die beiden durch das schwere, gusseiserne Tor schlüpften und durch den verwilderten Garten schlichen. Mit pochenden Herzen betraten sie die Eingangshalle einer märchenhaft unwirklich wirkenden Jugendstil-Villa, die seit etlichen Jahren verlassen war. Okay. Ein Foto und wir sind weg, klar? Genau davor habe ich Angst. Komm. Oh Mann, müssen wir das wirklich machen? Sollen die uns in der Schule für Feiglinge halten? Das kratzt mich nicht. Komm, du Schlafmann. Ich werd verrückt. Oh Mann. Ich erkenne nichts. Kannst du was sehen? Nein, ich sehe auch nichts. Lass uns das Foto schießen und abhauen. Okay, einverstanden. Hier, du fotografierst. Einen Moment mal, ich muss auch mit drauf, sonst glaubt mir keiner, dass ich hier war. Psst, sei still und knips endlich. Nein, du machst das Foto. Nein, du, Niki. Du. Jungs, Jungs, streitet euch nicht. Ich mache das Foto. Bitte lächeln. Wollte ihren Ohren nicht trauen, als sie gemeinsam mit Rechtsanwalt Debs zur Testamentseröffnung erschien und höchst erregt den Ausführungen des Notars folgte. Und für die Stiftung zur Rettung der Delfine 11 Millionen Dollar, für die Stiftung zum Überleben der Pumas 1,2 Millionen Dollar, für die Stiftung zur Erhaltung der patagonischen Wespe 1,4 Millionen Dollar, für die Stiftung Legasthenischer Dalmatiner. Zum Teufel mit dem Viehzeug, Mister. Was hat mir der alte Knacker vermacht? Ich glaube, die Hinterbliebene möchte damit zum Ausdruck bringen, dass der unerwartete Tod ihres einzigen Vaters eine gähnende Leere hinterließ in ihrem Leben. Und Kerrigan möchte gerne wissen, was er ihr hinterlassen hat, um dies aufzufüllen. Sekunde. Panda-Bären. Eulen, Schlangen, Tochter Kerrigan. Whipstaff Manor in Maine. Und? Und ich komme zu spät zum Lunch, also entschuldigen Sie mich. Soll das etwa heißen, dass ich für die letzten zwei Tage, in denen ich seine zittrige, klamme Hand gehalten und darauf gewartet habe, dass er den Löffel abgibt, nur eine verwanzte Bordbude bekomme? Nein, verwanzt war sie schon vor 50 Jahren. Jetzt ist sie unbewohnbar. Viel Spaß. Moment mal! Ist nicht fair! Ich werde das anfechten und dann zerre ich sie mit jedem einzelnen dieser verdammten Delfine vor Gericht. Klagen Sie, bis Sie pleite sind. Ditz! Das ist mal wieder einzig und allein deine Schuld. Hättest du doch bloß das blöde Testament gefälscht. Naja, weißt du, Kerrigan, es mag eine Bruchbude sein, aber zur Sicherheit. Oh, Ditz! Siehst du nicht, was hier läuft? Flipper hat mehr Kohle bekommen als ich! Kerrigan! Die Übertragungsurkunde ist da drin! Oh mein Gott! Autsch! Au! Autsch! Oh nein, nicht doch. Piraten und verstecktes Gold. In Whipstaff versteckt ein Schatz sich hold. Ein Schatz? Dips, du Idiot, hol sie raus! Oh, raus! Ich wusste, dass die Bude was wert ist. Es liegt ein Schatz in der Hütte. Und endlich werde ich das kriegen, was ich verdient habe. Noch am selben Tag wollte Mrs. Kerrigan ihr Erbe in Augenschein nehmen. So machte sie sich gemeinsam mit Dips auf den Weg in die kleine, verträumte Stadt Maine. Bruchbude. Wow! Wow! Die Liegenschaft ist einfach unglaublich. Daraus lässt sich ganz sicher etwas machen. Obwohl es ein bisschen gruselig ist. Dips! Hallo! Wer ist das? Wer ist das? Das darf ich leider nicht verraten. Warum nicht? Warum nicht? Weil das schwer zu erklären ist. Ist das der Hausmeister? Ist das der Hausmeister? Nein! Ist er ein Hausbesetzer? Bist du ein Hausbesetzer? Nein, nicht direkt. Dann sag ihm, er soll endlich rauskommen. Könntest du rauskommen? Aber ihr müsst versprechen, ihr dürft nicht schreien. Sowas passiert nämlich häufig. Bist du ein Einbrecher? Ich möchte dich warnen, denn ich bin bewaffnet. Hallo? Hör zu! Schluss jetzt mit dem Scheiß. Wenn du nicht sofort rauskommst, lass ich dich wegen Hausfriedensbruch verhaften. Okay, okay. Mann, beruhigen Sie sich, Lady. Ich komm ja schon. Kerrigan und Rechtsanwalt Dips waren wirklich mit allen Wassern gewaschen. Doch als direkt vor ihren Augen ein bläulich schimmerndes, durchsichtiges Wesen erschien, verloren die beiden jegliche Fassung. Hi, ich bin Kasper. Oh! Nein, nein, nein, tun Sie das lieber nicht, sonst wecken Sie noch meine... Zu spät. Das war zu viel für Kerrigan und Dips. Hätten sie doch bloß auf den kleinen, freundlichen Geist gehört und nicht so einen Krawall veranstaltet. Jetzt hatten sie es plötzlich mit drei weiteren Geistern zu tun. Und diese drei Geister fanden offensichtlich großen Gefallen daran, die beiden Eindringlinge in Angst und Schrecken zu versetzen. Mit allen Mitteln hatte Mrs. Kerrigan versucht, dem Spuk ein Ende zu machen. Doch keiner der angeheuerten Geisterjäger war auch nur annähernd in der Lage gewesen, diese Aufgabe erfolgreich zu meistern. Bist du sicher, dass wir nicht ein kleines bisschen zu weit gehen? Dips, mir ist der Kragen geplatzt. Ich lasse jetzt die Bruchbude abreißen. Ich will meinen Schatz haben und der Spuk wird ein Ende haben, wenn alles in Trümmern liegt, richtig? Männer, Männer, bitte! Ihr seid vielleicht ein Haufen von Blindgängern. Was soll ich mit solchen Typen anfangen? Dips, unternimm etwas! Immer dasselbe. Dabei wünsche ich mir doch so sehr einen Freund. Für Kasper, den kleinen Geist, war das Benehmen seiner drei Onkel, Fetzo, Stretch und Stinky, kein Anlass zur Belustigung. Gerne hätte er mit den Menschen Kontakt aufgenommen. Aber diese Aussicht war wieder mal in weite Ferne gerückt. Traurig saß Kasper in seinem Zimmer und blickte wehmütig auf den Fernsehbildschirm. Die folgende Sendung weckte auch bei Mrs. Kerrigan großes Interesse. Mehr über die Pentagon Playboys, sobald Neues bekannt wird. Aber jetzt heißt es, machen Sie Platz, Sigmund Freud und die Berater für alle Lebenslagen, denn jetzt kommt Dr. James Harvey, der Therapeut für die Toten. Haben Sie Depressionen? Haben Sie Angstgefühle? Sind Sie einsam? Wollen Sie sich bei jemandem aussprechen? Kein Problem, wenn Sie ein Geist sind. Wenn man will, kann man sie als Geister bezeichnen. Oder wie ich zu sagen pflege, die vom Leben Geschädigten. Aber das Wesentliche ist, dass sie auch ärztliche Hilfe benötigen. So wie jeder von uns. Nach dem überraschenden Tod seiner Frau Emilia gab Dr. James Harvey die konventionelle Psychiatrie und, wie manche behaupten, seinen gesunden Menschenverstand auf. Zusammen mit seiner einzigen Tochter Cat, die Kurzform für Kathy, fährt Doc Harvey von Stadt zu Stadt und sucht verängstigte Gespenster, paranoide Poltergeister, Depressive und Tote. Was hältst du von dem Beruf deines Vaters? Hören Sie, würden Sie bitte mit den Fragen aufhören? Glaubst du an Geister? Hast du schon mal welche gesehen? Leidest du unter der Tätigkeit deines Vaters? Er ist mein Vater. Kannst du Fakten nennen? Hören Sie, heute ist der erste Schultag und ganz sicher wird es Hausaufgaben geben. Also ich bitte Sie. Mein Harry verstarb vor 5 Jahren, aber seine unglückliche Seele wollte unsere Wohnung nicht verlassen. Deshalb rief ich Dr. Harvey an. Er kam her und nach einigen Wochen verschwand Harry, lächelnd. Die vom Leben Geschädigten finden keine Ruhe und verfolgen uns. Meine Frage lautet, warum finden sie keine Ruhe? Weil ihnen die nötige Entschlusskraft fehlt. Geister sind einfach Seelen, die unentschlossen sind, mit unerledigten Aufgaben. Und mein Job ist es, rauszufinden, welche das sind. Und darum setzt Dr. James Harvey seine Arbeit fort, wobei seine Tochter ihn auf seinen Reisen begleitet. Diese Woche sind sie in Santa Fe, aber nächste Woche, das wissen die Geister. Schon am nächsten Tag fuhren Dr. Harvey und seine kleine Tochter Cat in ihrem alten Kombi voll bepackt bis unters Dach auf dem Highway in Richtung Maine. Einem neuen Auftrag entgegen. Let's lie, that's what all the people say. Right now in April, shut down and... Oh, Schatz, tut mir leid mit eurer Band, den Kaktusblüten. Tüten! Ich gebe nichts auf das, was sie gesagt haben. Du bist nicht verrückt. Du bist ein Beispiel geistiger Gesundheit. Oh, die haben dich damit gemeint. Ich meine, versuch mal einer Klasse von Junior High Kids deine Therapie für Tote zu erklären. Hey, manche Menschen hinterfragen in ihrem Leben eben nie die Norm. Aber du und ich, wir fangen mit unserem Leben was ganz Besonderes an. Nein, wir fangen überhaupt nichts an. Du bist derjenige, der meine Sachen zusammenpackt und mit mir wie verrückt von Stadt zu Stadt gondelt. Ich meine, in den letzten 2 Jahren habe ich 9 verschiedene Schulen besucht und habe 9 verschiedenen Cafeterien mir den Magen verdorben. Und ich erinnere mich nicht mehr an einen einzigen Namen. Aber jetzt möchte ich endlich einmal lange genug auf eine Schule gehen, um dort Freundschaften zu schließen. Schatz, das wirst du auch. Na klar. Ich bitte dich, immerhin fahren wir nach Friendship in Maine. Vielleicht finde sogar ich jemanden dort. Da müssen wir die Daumen drücken, Dad. Denn ein Single in deinem Alter wird eher in einen Banküberfall verwickelt, als dass er eine neue Freundin kriegt. Du hörst dich wie deine Mutter an. Du wirst sie nicht finden. Mom ist kein Geist, Dad. Oh doch, das ist sie. Und sie hat noch etwas zu erledigen. Es gibt doch gar keine Geister. Ich mach dir einen Vorschlag. Du machst dieses eine Mal noch mit. Und wenn ich nicht das finde, wonach ich suche, dann ist es vorbei. Kein Herumgeziehe mehr. Schluss mit der Geistersuche. Versprochen? Versprochen. Geht klar. Geht klar. Als Dr. Harvey und Cat nach langer Fahrt endlich ihr Ziel erreichten, war es bereits Abend geworden. Wow! Ist ja gar nicht so übel, hä? Tja, für Stephen King. Dr. Harvey, hallo. Ich bin Carrigan und das ist Ips. Hallo. Ich bin ein enger, persönlicher Freund. Ah, und das ist meine Tochter Cat. Seine enge, persönliche Tochter. Wie schön, dich kennenzulernen, Cat. Überaus schön, dich kennenzulernen. Sie haben eine bezaubernde Tochter, Dr. Harvey. Überaus bezaubernd. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie froh wir sind, dass Sie sich auf den Weg nach Whipstaff gemacht haben. Überaus froh. Und zwar alle beide. Tja, also Dr. Harvey, sagen Sie mal, an welchen zeitlichen Rahmen hatten Sie gedacht? Bitte sagen Sie mir, dass Sie einfach ins Haus gehen, sprayen und das war's dann schon. Nein, nein, nein. Nun, wie bei einer traditionellen psychologischen Behandlung kann es Wochen oder sogar Jahre dauern. Wie bitte? Sie haben doch nicht eben das Wort Jahre gebraucht. Das wäre durchaus denkbar. Nein, ist es nicht. Tage sind denkbar. Wochen möglicherweise. Möglicherweise. Monate? Nein. Jahre. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es. Selbst den Scheck. Also, Dr. Harvey, ich werde Sie im Auge behalten. Minutiös, verstanden? Ich wünsche eine begeisterte Nacht. Die Eingangshalle bot den neuen Bewohnern ein fantastisches Bild. Das elektrische Licht funktionierte nicht. Und so mussten sich Dr. Harvey und Cat im schwachen Schein einer Öllampe zurechtfinden. Unter dem Dach des riesigen Jugendstilbaues, in einem der vielen Zimmer, wartete jemand schon ungeduldig auf die Ankunft der neuen Gäste. Wow! Sie ist es! Sie ist da! Ich hab's geschafft! Sie ist in meinem Haus! Was ist, wenn sie mich mag? Und wenn nicht? Hi, ich bin Kasper. Ich bin ein Geist. Ach nein, so würde es voll ins Hemd gehen. Oh, yo, ich bin Kasper. Hä, was liegt an, Puppe? Gott, oh Gott, mit vier Fingern bin ich abgemeldet. Unterdessen waren Dr. Harvey und Cat fündig geworden. Sie hatten den Sicherungskasten entdeckt. Nachdem sie den elektrischen Strom eingeschaltet hatten, konnten sie endlich die reich verzierte Villa in Augenschein nehmen. Ha, siehst du? Das war kinderleicht. Ja, für heute müssen es Pennys tun, aber morgen kaufen wir einen Karton 20 Ampere-Sicherung. Oh, richtig, ja. 20er müssen reichen. Cat hatte für sich ein passendes Zimmer gefunden und begann sofort mit dem Auspacken ihrer persönlichen Dinge. Unbemerkt war der kleine Geist erschienen und versuchte vorsichtig, sich dem Mädchen zu nähern, um sich vorzustellen. Hi. Wie vom Blitz getroffen, ging Cat beim Anblick des bläulich schimmernden Wesens, das sie mit großen Augen anschaute, zu Boden. Oh, Mann! Schatz, was ist denn? Dad, ich habe einen Geist gesehen, einen echten Geist, einen echten lebendigen Geist. Nun mal langsam, was sagst du da? Ich habe einen Geist gesehen. Er hatte einen richtigen Kopf, er war rund und er war weiß und Schatz, durchsichtig. Einen Moment mal, vielleicht war... Dad, bitte! Halt mich nicht für so verrückt, wie ich dich gehalten habe. Ich verspreche ist dir ja das... Ist ja gut, Schatz, aber vergiss niemals, Geister können dir nicht wehtun, okay? Es sind bloß Seelen, die noch etwas zu erledigen haben. Aber... Dann suchen wir den Geist eben, einverstanden? Komm mit, pass auf. Als erstes gucken wir hier rein und dann... Ups, siehst du, da drin ist kein Geist. Und jetzt sehen wir noch hier unten nach. Nein, da unten ist auch kein Geist. Wir können ja noch da drüben nachsehen. Da, siehst du? Freue mich, Sie kennenzulernen, Sir. Dad, lass mich runter. Das ist doch total krank. Was soll denn das? Ich kann allein laufen, verstanden? Oh mein Gott, das ist ein Hammer. Das ist... Dad? Ja, was ist? Wir sind in einem Schrank. Hast recht. Und du bleibst hier drin, egal was du hörst, okay? Okay. Okay. Warte. Was ist? Dad, ich möchte mich entschuldigen. Wofür? Weil ich dir nicht geglaubt habe. Weil ich dich für einen Spinner hielt. Oh, Schatz. Entschuldige dich später. Oh, da kommen sie. Nach allen Regeln der Gespensterkunst griffen Fatso, Stretch und Stinky in ihre reich gefüllte Trickkiste, um den Eindringlingen das Fürchten zu lehren. Dabei verwandelten sich ihre ballonförmigen Körper zu schrecklichen Monstern, die wie wild herumsausten und immer neue Grimassen schnitten. Doch nach anfänglicher Unbeholfenheit gelang es Dr. Harvey, sich erfolgreich gegen den Spuk zu wehren. Mit einem Staubsauger bewaffnet setzte er dem höllischen Treiben endlich ein Ende. zurück mit euch! Was zum Teufel ist denn das für ein Ding? Ja. Nicht die Nase! Ist das eine Schnauerei? Nein! Hier zieht's ganz schön! Alles bestens. Als Cat am Morgen nach dem nächtlichen Spektakel noch ziemlich verschlafen die Küche betrat, bekam sie einen gehörigen Schrecken. Morgen! No. Oh nein, nein, bitte nicht schreien, ich tu dir nichts. Ich bin ein Geist. Ja, stimmt, aber ein freundlicher Geist. Du musst mir vertrauen. Wenn du schreist, weckst du meine Onkel auf und dann spielen sie verrückt. Ich lass dich jetzt los, okay? Du fühlst dich so kalt an. Ja, aber dafür spart man bei den Heizkosten. Na komm schon. Hab keine Angst. Gott. Du bist ja richtig durchsichtig. Tja, weißt du, so ist das eben, wenn man keine Haut hat, hm? Und woraus bist du gemacht? Naja, du kennst doch das kribbelnde Gefühl, wenn dir die Füße einschlafen. Ich glaube, daraus bin ich gemacht. Und du kannst dich unsichtbar machen? Hehe, das ist kinderleicht. Könntest du mir wehtun? Nein. Könnte ich dir wehtun? Nein. Morgen, Dr. Harvey. Möchten Sie frühstücken? Ja. Schatz? Ist alles okay? Gut. Wie wär's mit einer Zeitung? Die New York Times, das Journal... Hong Kong Press? Gern. Kommt sofort! Ja. Ich hoffe, du hast Hunger. Morgen. Kasper! Was fällt dir eigentlich ein, diese CO2-Konsumenten vor uns zu bedienen? Ich hab doch nur... Bring mir mein Frühstück! Okay, okay. Oh, das schmeckt lecker. Rein damit. Ich muss noch was zulegen. Du siehst ganz unterernährt aus. Lecker. Ja, mit dem Ketchup. Und wisst ihr, was das Problem ist? Kasper hat keinen Respekt vor uns. Dabei haben wir so viel für das kleine Glühwürmchen getan. Hey! Was ist denn in dich gefahren, Glühbirne? Der Fußboden war doch immer dreckig genug, um davon essen zu können. Aber wir haben doch Besuch. Ach ja? Jetzt weiß ich, wo uns der Schuh drücken tut. Rams! Ihr drei seid widerliche, abscheuliche, große Gespenster. Dankeschön. Er hat bloß den Fußboden sauber gemacht. Was soll das? Halt den Rand, Hautfetzen. Verpiss dich. Die Leine. Zisch ab in deine Gruft. Schatz, du willst doch nicht zu spät zur Schule kommen. Zu spät zur Schule kommen. Verrecken sollt ihr. Zu spät. Du wirst dich gut amüsieren. Es wird bestimmt schön, ganz sicher. Also gut, Leute. Wir haben offensichtlich einen schlechten Start gehabt. Also, ihr wisst es und ich weiß es, dass ihr hier eigentlich nichts zu suchen habt. Und ich mache euch einen Vorschlag. Ihr dürft in aller Ruhe zu Ende frühstücken und dann treffen wir uns in meinem Büro und beginnen damit, euch ins Jenseits zu befördern. Wie findet ihr das? Tja, Freunde, das geht alles von eurer Zeit ab. Ted hatte zwar schon etliche Male die Schule gewechselt, aber dennoch war es immer wieder eine lästige Prozedur, sich in eine neue Klassengemeinschaft einzufügen. Okay, Herrschaften, kriegt euch wieder ein. Jetzt hört's ernst. Also, ich habe zwei Mitteilungen für euch. Erstens, die Asbestsanierung der Turnhalle wird länger dauern als geplant. Das heißt, wir müssen die Halloween-Party verschieben. So um 2 Monate. Ja? Wie die meisten von euch ja wissen, haben meine Eltern ihr neues Bootshaus fertiggestellt. Und ich bin sicher, dass wir die Party bei uns feiern können. Prima, erledigt. Zweitens, wir haben seit heute eine neue Schülerin. Ich werde sie euch jetzt vorstellen. Harvey Kathleen. Würdest du bitte nach vorne kommen und alle kurz begrüßen? Ja. Also, warum erzählst du uns nicht ein bisschen von dir, Kathleen? Alle nennen mich Cat. Miau. Und, ach ja, ich bin gerade mit meinem Dad von Santa Fe hierher gezogen. Und Friendship ist, glaube ich, ein ziemlich freundlicher Flecken. Und wo wohnt ihr? Hinter dem Mond. Nein, Whipstaff. Das kennt ihr wohl. Und da wohnst du wirklich? Ja, okay, ich gebe ja zu, es sieht ziemlich irre aus von außen. Aber ich meine, naja, ich weiß nicht, innen drin ist es irgendwie cool. Klar, wenn man ein Vampir ist. Mr. Curtis, das ist doch riesig. Wir wollen doch eine Halloween-Party feiern, stimmt's? Und Cat hat ein richtig, richtig gruseliges Haus, wo es jede Menge Platz gibt. Oh, Moment mal, einen Moment mal. Ich hab gedacht, dass wir die Party bei mir machen. Okay, dann lasst uns abstimmen. Jeder, der für die Party bei mir zu Hause ist, hebt die Hand. Whipstaff? Yeah! Für Cat war der erste Schultag recht gut gelaufen. Die Aussicht, das Halloween-Fest in passender Atmosphäre auf Whipstaff feiern zu können, hatte ihr bei den Klassenkameraden einen gehörigen Bonus verschafft. Auch Dr. Harvey machte eindeutige Fortschritte in seiner Geistertherapie, obwohl seine Patienten nicht immer ganz ernst bei der Sache waren. Johns Hopkins University, sehr beeindruckend. Sehr! Und ab! Ja! Und ab! Ab! Nein! Das nicht. Danke, Gentlemen. Hey, scharfer Feger doch! Ist das etwa Ihr kleines Frauenkind? Sabba, Sabba. Oh! Fetzo, du alte Bestie! Ist die noch zu haben, doch? Das ist meine Frau Emilia. Sie ist dahingeschieden. Na, umso besser. Aber wir sind nicht hier, um über mich zu reden. Seht ihr? Jetzt habt ihr ein schlechtes Gewissen. Ach, das war doch bloß ein Scherz. Über Emilia macht man keine Scherze. Sie ist eine so nette Person. Stimmt's oder habe ich recht? Sie hat dich doch immer korrekt behandelt, hä, Stinky? Ich kann mich nicht beschweren. Sie war immer wie ein Engel zu mir. Moment mal. Was sagt ihr da? Nichts weiter, nur dass sie klasse ist. Absolute Spitzenklasse. Warum? Ihr habt sie wirklich gesehen? Halten Sie mich etwa für blind? Aber natürlich habe ich sie gesehen. Wer nicht? Was denn? Sie suchen sie doch nicht etwa dort. Wisst ihr, eigentlich ist das nicht das Thema unserer Sitzung hier, aber da ihr die Sache zur Sprache gebracht habt, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ihr zu anderen Geistern Kontakt aufnehmen könnt? Wie? Das hätte ich auch nicht erwartet. Also so etwas ist im Allgemeinen nicht erlaubt, Doc. Ich meine, man muss den Dienstweg einhalten. Ja, Anträge stellen. Bürokratie. Das ist eine tierische Sauarbeit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Aber Ihnen zuliebe, könnten wir unter gewissen Umständen etwas arrangieren. Sehen Sie zu, dass Sie uns die alte Hexe Crittenden vom Hals schaffen. Und ich würde sagen, wir haben einen Deal. Nicht wahr, Jungs? Alles klar. Kaspar hatte in Cat endlich eine Freundin gefunden, die er sich schon so lange sehnlichst gewünscht hatte. Und auch Cat hatte bald Vertrauen zu dem kleinen Geist gewonnen. Doch dann, als Kaspar sie bei der Hand nahm, um mit ihr in die Nacht hinauszuschweben, bekam es Cat mit der Angst zu tun. bitte! Das ist hoch! Das ist sehr hoch! Nein, Kasper! Schnell hatte sich Cat wieder beruhigt, als die beiden wohlbehalten hoch oben auf dem Sims der Kirchturmspitze landeten. Es ist schön hier, Kasper. Ich komme jede Nacht hierher. Allein? Mhm. Wie warst du so, als du noch am Leben warst? Ich weiß es nicht mehr. Du weißt nichts mehr aus deinem Leben? Nein. Wirklich gar nichts? Nein. Was? Du weißt nicht mehr, auf welche Schule du gegangen bist, wie alt du warst, du kennst nicht mal deinen Lieblingssong? Und weißt du noch etwas von deinem Dad? Mm-mm. Auch nicht was von deiner Mom? Ist das schlimm? Nein. Aber irgendwie traurig. Es ist doch komisch, dass du dich an nichts mehr erinnerst. Das liegt wohl daran, wenn man ein Geist ist, ist das Leben nicht mehr von solcher Bedeutung. Darum vergisst du's. Manchmal habe ich Angst, dass ich auch etwas vergesse. Vergessen? Was denn? Meine Mom. Und einige Dinge. Die Geräusche, wie sie unten Frühstück macht. Oder wie sie ihren Lippenstift aufträgt. So sorgfältig. Und dann weiß ich noch, dass sie immer Ivory-Seife benutzte. Und wenn sie mich umarmte, atmete ich diesen Duft ganz tief ein. Und ich weiß noch, bevor ich schlafen ging, hat sie mir ins Ohr geflüstert, schlaf jetzt schön, Cat. Und träum was Süßes. Dann wachst du gesund und munter auf. Kasper? Hm? Wenn meine Mom ein Geist ist, hat sie mich denn etwa vergessen? Nein. Dich könnte sie nie vergessen. Cat? Hm? Wenn ich lebendig wäre, würdest du dann mit mir zur Halloween-Party gehen? Mhm. Cat? Hm? Darf ich dich behalten? Hm. Cat und Kasper verband nun eine tiefe Freundschaft. Und schon am nächsten Morgen trafen sich die beiden in aller Frühe auf dem Dachboden der Villa, der angehäuft war mit Erinnerungsstücken aus Kaspers Lebenszeit. Hier entdeckte Cat in einer alten Truhe ein wunderschönes Spitzenkleid. Oh, wow, das gehörte meiner Mom. Darf ich? Nur zu! Kasper, das ist wunderschön. Ob ich es zur Party heute Abend anziehen darf? Kasper? Als Kasper die zierliche Kette in dem Kleid seiner Mutter betrachtete, vollzog sich in ihm eine Verwandlung. Plötzlich schien er sich wieder an seine Kindheit zu erinnern. Andauernd bittet dich mein Dad an mir, einen Schlitten zu schenken. Aber er tat so, als würde ich nie einen bekommen, weil ich zu klein dafür war. Dann, eines Morgens, da kam ich zum Frühstück runter und da stand er, nur für mich. Als Überraschung, weißt du? Ich nahm ihn mit nach draußen und fuhr den ganzen Tag Schlitten. Bis mein Dad sagte Schluss für heute, aber ich konnte nicht aufhören, weil es so schön war. Und dann, naja, dann wurde es dunkel, es wurde kalt. Und ich wurde krank. Dad war sehr traurig. Wie ist es, wenn man stirbt? Wie bei der Geburt. Nur umgekehrt. Ich erinnere mich noch, dass ich nicht dahin ging, wohin ich sollte. Ich blieb einfach da, damit mein Dad nicht so einsam war. Cat hörte dem traurigen Kasper aufmerksam zu, als ihr Blick auf eine Mappe mit gesammelten Zeitungsausschnitten fiel. Gespannt las sie die Artikel vor. Mike Fallons Sohn tot. Mysteriöses Treiben in Whipstaff Manor. Vater erfindet Maschine, um seinen Sohn vom Tode zu erwecken. Prominenter Erfinder J.T. McFadden wurde für unzurechnungsfähig erklärt. Ist das dein Dad? Mhm. McFadden behauptet, dass er vom Geist seines verstorbenen Sohnes heimgesucht wurde und dass er eine Maschine erfunden hat, um ihn wieder lebendig zu machen. Die Lazarus! Beeil dich! Nun komm schon! Mein Dad hat sie gut versteckt, damit sie niemand findet. Aber jetzt weiß ich wieder, wo sie ist. Du wirst begeistert sein. Kaspers Dad musste wirklich ein genialer Erfinder gewesen sein. Durch das gesamte Haus verlief in einem geheimen Tunnelsystem ein Schienenstrang, wie in einer Geisterbahn, bis tief hinab in das gewaltige Kellergewölbe. Was die beiden jedoch nicht ahnen konnten, war, dass Mrs. Kerrigan und Rechtsanwalt Dibbs ihnen heimlich gefolgt waren und sie mit gierigen Blicken beobachteten. Wo sind wir hier? In Dads Labor. Er war wohl ziemlich schlampig, was? Hier konnte er machen, was er wollte. Auch wenn er viel zu tun hatte, ließ er alles stehen und spielte Pirat mit mir. Mann, was hatten wir für einen Spaß? Ei, Piraten und verstecktes Gold. Im Münster verbirgt ein Schatz sich heut. Komm. Dibbs. Au. Und wo ist dieses Lazarus-Ding? Du stehst direkt davor. Da unten? Sehr praktisch. Staunend betrachtete Cat die sonderbare Maschine, ohne zu begreifen, wie sie funktionieren sollte. Da erschien Kasper mit einem merkwürdigen Glaszylinder, der eine Flüssigkeit enthielt. Was ist das? Vorsichtig! Damit funktioniert die ganze Sache erst. Es ist sowas wie eine Fertigsuppe aus Rohstoffmaterie. Damit macht man Geister wieder lebendig. Es reicht gerade noch für einen. Zieh mal den Hebel. Welchen denn? Keine Ahnung. Probier einen aus. Kasper? Ich werde wieder leben. Oh Mann, was soll ich denn jetzt nur machen? Ich weiß ja noch nicht mal, wie man einen Toaster bedient. Cat kam ins Schwitzen. Sie hatte ja keinen Schimmer, welche Knöpfe und Hebel in welcher Reihenfolge zu bedienen waren, während Kasper schon in einem gläsernen Tank auf seine baldige Verwandlung hoffte. Kasper? Bin ich schon am Leben? Dibbs, hast du eine Ahnung, wozu das gut sein soll? Ja! Nein. Dibbs, man braucht vor dem Tod keine Angst mehr zu haben. Du verwandelst dich in einen Geist und im nächsten Augenblick stehst du wieder auf deinen Füßen. Du kannst tun, was du willst. Toll, dann kann man ja auch fliegen durch... Wände! Durch dicke Wände. Dick wie Stahl. Und natürlich kann man sich alles holen, was hinter diesen Wänden liegt. Wie einen Schatz zum Beispiel? Und eins fix drei ist man wieder lebendig und schon unterwegs an die Riviera. Wenn man ein Geist wäre. Wenn du einer wärst. Ja. Oh. Verdammt noch mal, Dibbs! Das tut doch überhaupt nicht weh! Hör auf rumzujammern! Wir wollen an den Schatz ran! Komm schon! Würdest du endlich... Aus lauter Habgier hatten sich Kerrigan und Dibbs auf ein gefährliches Experiment eingelassen. Dibbs hatte seine Partnerin tatsächlich ins Jenseits befördert, damit diese als Geist an den begehrten Schatz herankommen konnte. Ah! Ah! Was für ein tragischer Verlust. Sie hatte meine Lieblingssonnenbrille bei sich. Nicht so hastig, kleiner Mann. Das Miststück ist wieder da. Während es im Labor tief unter der Erde buchstäblich um Leben und Tod ging, feierte Dr. Harvey ausgelassen mit seinen neuen Freunden Brüderschaft. Warm through a party at the county jail. The prison band were there, they began to wail. The band played up, he showed out like that jailbird sing, let's rock. Hey, unser Doc Harvey ist ein geistvoller Mann, voll des Weingeistes. Ja, aber der Ärmste hat noch sein ganzes geistloses Leben vor sich. Wir könnten ihm einen Gefallen tun und ihn von diesem entsetzlichen Leiden erlösen. Ja, hey, gute Idee. Wir sind lang genug ein Geistertrio gewesen. Machen wir doch daraus ein Quartett? Rock with me, let's rock. Oh. Darf ich euch mal was sagen? Was Persönliches? Nun, ich wollte euch nur sagen, ihr erinnert mich daran, wie es so ist, wenn man mit Freunden feiert. Ich meine, ihr haltet zusammen in Nitro und Glycerin. Wir werden jetzt alle Kneipen leer saufen, die es in dieser Stadt gibt. Wir versaufen unserer Oma ihr kleines Häuschen. Kommt mit, kommt mit! Im volltrunkenen Zustand hatte Dr. Harvey sich in sein Auto gesetzt und war mit quietschenden Reifen davongebraust. Die Straße schlängelte sich in engen Kurven an steilen Abhängen entlang hinab in die Kleinstadt Maine. Plötzlich geschah das Unglaubliche. Für einen Moment verlor der Doktor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses sauste die Büsche hinab und ging in Flammen auf. Dr. Harvey war augenblicklich tot. Jetzt kann ich wieder auf Durchzug schalten. Komm zu Mama! Mein Schatz! Du meinst wohl mein Schatz! Dins, was soll denn das? Ich helfe dir, erinnerst du dich? Erinnern, woran denn? An das hier! Das haben sie geklaut, das gehört Kasper! Dann hol doch die Polizei! Dins! Das Fläschchen, aber schnell! Ich komme ja schon, okay? Hier! Schnell, spring rein! Das war gerade noch mal gut gegangen. Durch ein kleines Ablenkungsmanöver war es Kasper gelungen, dem verdutzten Dips das Fläschchen mit dem Verwandlungselixier abzujagen und es Cat zuzuwerfen. Gerade noch rechtzeitig konnte das Mädchen dem wütenden Gaunerpaar im fahrbaren Schienensessel entkommen und sich in Sicherheit bringen. Wir sind's. Oh, okay. Hi, kommt doch rein. Hier feiern wir. Wenn ihr schön zusammenbleibt, dann passiert euch nichts. Ich bin sofort wieder da. Während Cats Schulklasse langsam in Halloween-Partystimmung kam, bahnten sich unten im Labor tragische Ereignisse an. Dips und der Geist von Mrs. Kerrigan waren zu allem entschlossen, um sich den Schatz von Whipstaff aneignen zu können. Hey, das ist mein Schatz! Bleib stehen! Kommt mir bloß nicht zu nahe! Kasper! Bleib mir bloß vom Leib, du spukiges Gespenst! Sonst befördere ich dich ins nächste Jenseits! Komm mit, wir gehen! Kaspers Wunsch, wieder ein Mensch zu werden, war zunichte gemacht. Dips hatte das Gefäß mit dem Elixier an sich genommen und somit die Verwandlung scheitern lassen. Tada! knuspriger Kasper. Als nächstes steig ich in den Ofen. Dips! Setz das Ding in Gang, du schlaffer kleiner Wurm, du! Ah, Kerrigan. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Weißt du, wenn ich eine Sache von dir gelernt habe, dann die, dass man immer drauftreten soll, wenn einer am Boden liegt. Und Baby, du liegst noch eine Etage tiefer. Oh, welch ein Jammer. Tja, Pech gehabt, Liebling. Das war's wohl. Das werde ich dir nicht vergessen, du undankbarer, lausiger kleiner Wurm, du. Du kannst mir ruhig hinterher spuken. Und zwar in einer schönen, großen, exquisiten, wundervollen Villa. Mit großen, bunten, wild geblümten Tapeten und herrlichen, meterdicken, grünen Teppichen. Und mit einem Hündchen, das Kerrigan heißt. Ein Miststück, genau wie du. Jetzt bin ich der Boss, hörst du? Ich habe den Schatz. Und dein Abflug wartet schon. Hä? Dips und Kerrigans Geist lieferten sich einen wahren Wettstreit an Hinterhältigkeiten. Vorerst schien Kerrigan den Kürzeren gezogen zu haben, doch dann holte sie brutal zum Gegenschlag aus und beförderte ihren Geschäftspartner kurzerhand ins Jenseits. Sonst noch jemand ohne Ticket? Nein, aber haben Sie nicht etwas vergessen? Was denn? Ihre unerledigten Sachen. Meine was? Na eben, unerledigt, das verstehen Sie? Alle Geister haben unerledigte Sachen. Das ist auch der Grund, weshalb sie nicht richtig sterben. Unerledigte Sachen? Bei mir gibt's keine unerledigten Sachen. Ich habe meinen Schatz, meine Villa. Ich habe einfach alles. Mir geht es bestens. Moment, ich habe gelogen. Ich habe doch noch unerledigte Sachen, Unmengen unerledigter Sachen. Ich bin noch nicht bereit, um richtig zu sterben. Wartet, ihr habt mich reingelegt, verfluchte Saubande. Dips und Mrs. Kerrigan waren endlich von der Bildfläche verschwunden. Ihre ruhelosen Seelen sollten noch lange auf Erlösung warten. Mein Schatz! Ein Ball? Das ist dein Schatz? Na hör mal, da ist ein Autogramm von Duke Snider von den Brooklyn Dodgers drauf. Mein Lieblingsspieler! Für Cat schienen die Aufregungen dieses Abends endlich vorbei zu sein und die Halloween-Party sollte sie auf andere Gedanken bringen, als plötzlich ein weiteres Unheil geschah. Schatz, ich bin wieder zu Hause! Dad? Nein! Was habt ihr mit ihm gemacht? Nichts. Er ist nur ein bisschen tot. Ich bin frei. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie so gut gefühlt. Ich kann fliegen. Anfänger. Stinky, üb mit ihm. Dad? Wer ist die Schnecke? Dad, ich bin's. Deine Cat. Cat? Cat? Cat Baloo. Ketzerisch! Ketzer! Krabbensuppe! Oh oh, da ist jemand leckgeschlagen! Dad! Erinnerst du dich nicht mehr? Oh ja, klar, und wie ich mich erinnere! Nein! Das hier! Mit Tränen in den Augen hielt Cat ihrem toten Vater einen Spiegel vor das Gesicht. Doch da war kein Bild. Ihr Vater spiegelte sich nicht wieder. Nun erst begriff Dr. Harvey, dass er nicht mehr unter den Lebenden weilte. Oh. Oh, oh. Oh, Cat. Oh, Liebling. Oh, was habe ich getan? Ich... Oh, Cat, nicht weinen. Ich... Oh, bitte. Kommen Sie, Dr. Harvey. Für Sie ist das wichtiger als für mich. Kasper! Das ist der einzige Weg. Mit dem letzten Rest des Elixiers konnte Caspar Dr. Harvey ins menschliche Dasein zurückholen. Und hatte damit seinen Traum, wieder Mensch zu werden, endgültig aufgegeben. Dad? Ja? Oh, Cat. Oh. Oh, Cat. Oh. Hey. Oh. Oh. Oh, Schatz, das war vielleicht ein eigenartiger Traum. Einen Moment lang hatte ich geglaubt, ich hätte dich schon fast verloren. Hä? Oh. Oh, meine Kleine. Deine Party fängt jetzt ohne dich an. Dein Freund wartet wahrscheinlich schon. Tja, ich bin dafür, dass wir uns beeilen. Jetzt sollte die Halloween-Party ihren Höhepunkt erreichen. Vic trug seine Mitschülerin Amber auf den Schultern. Die beiden hatten sich in ein furchterregendes Geistergewand gehüllt und warteten nun hinter einem Vorhang versteckt auf ihren großen Auftritt. Doch Stretch, Fatso und Stinky waren es, die an diesem Abend die echte Geistershow lieferten. Wackel doch nicht so. Du machst mir Spaß. Bei deinem Gewicht? Halt die Klappe und lass den Kopf unten. Ach, du meine Güte. Ey, das musst du dir ansehen. Die werden total ausflippen. Lass mich mal sehen. Cool. Danke dir. Caspar saß traurig da und betrachtete das aufgeregte Treiben der Teenager, die sich auf dieser einmaligen Fete herrlich gruselten, als sich ihm eine bildschöne Erscheinung näherte. Du bist... Aha. Sie sind... Ganz recht. Cats Mom? Sind Sie ein Engel? Das war sehr anständig, was du heute Abend gemacht hast, Caspar. Ich weiß, Cat wird dir das niemals vergessen. Sie braucht ihren Vater. Und ich weiß, dein Vater wird auch begeistert sein. Du hast seinen größten Wunschtraum erfüllt, Caspar. Und ich weiß, er ist wirklich, wirklich stolz auf dich. Und zur Belohnung werde ich dir auch einen Wunschtraum erfüllen. Aber nur für heute Abend. So wie bei Cinderella. Ich krieg bis Mitternacht Ausgang? Bis 10. Hey, Cinderella durfte bis Mitternacht. Cinderella war auch keine 12 Jahre alt. Cat stand wie angewurzelt da und ein Raunen ging durch den Saal, als Caspar nun in Menschengestalt wie ein königlicher Prinz die Stufen herabstieg und seine Freundin Cat zum Tanz aufforderte. Ich sagte doch, ich bin ein guter Tänzer. Darf ich dich behalten? Caspar? Und auch für Dr. Harvey erfüllte sich an diesem wundersamen Abend ein lang ersehnter Wunsch. Hallo, James. Amelia. Keine Angst. Ich bin es. Wirklich. Ich wollte dir so viel sagen, wenn ich dich sehe. Sagen wir einfach, es gibt da drei verrückte Geister, die ihr Versprechen hielten. James, ich weiß, du warst auf der Suche nach mir. Aber eins musst du wirklich begreifen. Du und Katie habt mich, als ich noch am Leben war, so sehr geliebt, dass ich keine unerledigten Sachen habe. Bitte lasst mich nicht zu einer werden. Aber Emilia... Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht, ob ich alles richtig mache. Welcher Vater weiß das schon? James, Kat hat eine wunderschöne Jugend. Und die verdankt sie dir. Kein Wunder, dass du mir so sehr fehlst. Trotzdem ein paar Ratschläge. Hör nicht jedes Mal am anderen Apparat mit, wenn sie einen Anruf kriegt. Pommes frites gehören nicht auf den Frühstückstisch. Und verlang nicht von ihr, dass sie ein T-Shirt über dem Badeanzug trägt. Ich weiß. Unsere Tochter ist ein Teenager. Augenblick. Wo willst du hin? Dahin, wo ich über euch beide wachen kann, bis wir wieder vereint sind. Lebe wohl, Jane. Kaspers Zeit als Mensch war nun abgelaufen. Als Emilia in gleißendes Licht gehüllt davonschwebte, gelangte er in seine ursprüngliche Geistergestalt zurück und hatte sichtlichen Spaß dabei. Nicht übel für meine erste Party, hm? Hätte nicht besser laufen können. Sie ist noch nicht vorbei. Freunde,